Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Dort, 3-1, schöner kann man das nicht spielen. Still kräftig, 2-0 in der Complete Defense. Brilliant stuff, all is got in for the goal of the season. Hallo liebe Freunde des Wölferadios, herzlich willkommen in dieser, ja, sehr, sehr historischen Woche für den VfL Wolfsburg. Tag 3 nach dem Abschied, nach dem Rauswurf, Beurlaubung, wie man es auch mal nennen will, von Dieter Hecking. Ja, und der neue Star, Anführungsstrichen, Valerien Ismael, bisheriger Trainer der zweiten. Wir haben uns mal umgehört am Trainingsplatz. Was sagen denn die Fans? Wie ist denn der erste Eindruck? Über die Situation beim VfL spreche ich auch mit meinem Gast Peter Ahrens von Spiegel Online. Er ist dort unter anderem zuständig für die Nationalmannschaft und natürlich auch in der Bundesliga als Experte bestens zu Hause. Und ich habe ihn natürlich auch eingeladen, weil er sich in der Vergangenheit nicht so positiv immer über den VfL geäußert hat. Da frage ich ihn doch mal, was da die Beweggründe sind. Thema ist aber auch natürlich dann das Spiel am Samstag gegen Darmstadt. Da spreche ich mit Matthias Kneifel vom Darmstadt-Blog Kickschuh. Alles heute im Wölferadio. Läuft ja rund. Ich glaube, dass Dieter Hecking die absolut richtige Entscheidung vor knapp 4 Jahren war. Es war ein Glücksfall für den VfL und das muss man, glaube ich, auch nochmal herausstreichen, dass er hier mit seinem Team, mit Dieter Hecking und Dirk Bremser, dass sie sehr gute Arbeit geleistet haben. Wir sind Pokalsieger geworden, wir sind Vizemeister geworden, wir haben den Supercup gewonnen. Also alles Dinge, die in der Vergangenheit nicht zur Selbstverständlichkeit beim VfL zählten. Das stimmt und deswegen an dieser Stelle nochmal ein dickes Dankeschön an Dieter Hecking, auch an Dirk Bremser für die Arbeit, die hier geleistet worden ist. Und ich sehe es auch so, wie Klaus Allofs, muss ich ganz ehrlich sagen, das kommt jetzt in der Betrachtungsweise aufgrund der Situation, in der wir stecken, sportlichen Krise, Ergebniskrise, Mannschaft spielt nicht so, wie man sich es vorstellt, das kommt aber in der Betrachtungsweise ein bisschen zu kurz, finde ich, und trotzdem gilt es dann jetzt tatsächlich nochmal auch sich daran zu erinnern und zu sagen, hey, Dieter, toll gemacht. Ohne dich hätte der VfL nicht diese Entwicklung genommen. Und wenn ich noch ein persönliches Wort dazu sagen darf, es ist so, dass ich auch immer gucke bei einem Trainer, passt er denn zum Verein? Ich fand, Dieter Hecking hat sehr gut zum VfL gepasst. Er hat, seit er in dieser Funktion war, sich immer vor die Mannschaft gestellt. Er hat sich immer vor den Verein gestellt, auch von den Einflüssen, die von außen kamen. Er hat sich immer sehr, sehr wertschätzend, sehr, sehr positiv auch über Wolfsburg geäußert, über die Bedingungen, die er hier vorgefunden hat und über den Verein an sich. Er ist sehr aktiv vorangegangen, war immer sehr fleißig, sehr, sehr bodenständig, sehr, sehr, ja, auch angriffslustig, wenn es sein musste und ein bisschen knorriger Typ, aber das passte auch insgesamt, finde ich, auch zu der Region und zu, ja, den Menschen, die hier leben, so ein Stück weit, und deswegen fand ich, dass Dieter Hecking eigentlich ein super Wolfsburg-Trainer gewesen ist oder VfL-Trainer gewesen ist, und daran möchte ich an dieser Stelle nochmal erinnern und auch nochmal Danke sagen, denn, und das fand ich ein bisschen schade, in der, sagen wir mal so in der Rückschau betrachtet, was dann auch los war, insbesondere in verschiedenen Foren oder auch im Wolfsblog, wie dann durchaus dann, ja, ein bisschen despektierlich und fast schon schadenfroh und ja, letztendlich auch besserwisserisch, und ich habe es doch gesagt, waren einige Kommentare zu lesen und fast schon Jubelarien wurden da abgefeiert über die Entlassung und nach dem Motto, ich weiß nicht, ob dieses Ding Dong, die Hexe ist tot, uns da so viel weitergebracht hat, diese Attitüde. Ich persönlich finde es eigentlich, ja, sage ich ganz offen, auch ein bisschen scheiße und ja, auch despektierlich, habe ich eben schon mal gesagt. Das muss, glaube ich, nicht sein an dieser Stelle, auch sich hinzustellen und gesagt hat, ah, frohe Kunde, da hat man ganz tatsächlich ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen an vielen Stellen, und das muss auch aus meiner Sicht nicht sein, dass man dann sozusagen hinterher noch mit Dreck beschmeißt, denn wie gesagt, wir haben Dieter Hecking eine der erfolgreichsten Phasen zu verdanken, die der Verein je erlebt hat, und das wird natürlich ein bisschen getrübt, das kann ich auch nachvollziehen, dass da der Frust tief sitzt bei einigen, aber es muss nicht dazu führen, dass man den Eindruck hat, der eine oder andere musste noch eine persönliche Rechnung begleichen und dann war er persönlich befriedigt, nachdem der Trainer endlich gefeuert war. Wie gesagt, finde ich schlechten Stil, muss nicht sein, aber genauso wie ich vorher die Entscheidung des Vereins mitgetragen habe, letztendlich auch, weil ich das ja nicht beeinflussen kann, und solange jemand für uns arbeitet, ist er Teil des Wolfsrudels und hat entsprechend so auch respektiert zu werden, ist jedenfalls meine Meinung dazu. Was ich sagen wollte, so wie ich es mitgetragen habe, dass der Verein an Dieter Hecking zunächst festgehalten hat, so trage ich natürlich jetzt auch den Trainerwechsel in dem Sinne mit, hoffe natürlich auf bessere Zeiten und wünsche Valeria Ismael alles Gute und dass er die richtige Ansprache findet, vorbereitet schon am besten für das Spiel gegen Darmstadt. Und damit möchte ich an dieser Stelle auch die Rückschau sozusagen beenden und nach vorne schauen, denn wir haben ja einiges zu tun. Und jetzt gilt es wiederum, Aufbruchstimmung zu verbreiten und das Beste aus der Mannschaft sozusagen rauszukitzeln und auch natürlich aus uns, aus den Fans. Und wenn der Trainerwechsel dafür gut gewesen sein soll, ja, dann ist das so und vielleicht können wir davon auch entsprechend dann profitieren. Die Erwartungshaltung, wir haben uns fürs Wölferadio am Trainingsplatz mal umgehört, war sehr viel los beim Einstand von Valerien Ismael, da waren einige Kamerateams logischerweise vor Ort, aber auch sehr viele Fans, die sich das angeschaut haben und einige haben sich dazu dann geäußert, wie sie denn den Neuen so finden und was sie auch erwarten. Ja, normalerweise einen frischen Impuls. Die Trainerentlassung in den letzten Jahren, vielen Vereinen zeigen ja eigentlich, dass zumindest die ersten Spiele dann neue Motivation, neue Input und Darmstadt und Hoffenheim sind sicherlich auch lösbare Aufgaben. Und dann gehen wir, wie wär's jetzt gegen Bayern, vielleicht spielen gleich im nächsten Spiel. Insofern, ja, schauen wir mal. Die Erwartungen sind ja, können ja nur sein, dass es jetzt besser wird, auf alle Fälle. Ne? Dass wir endlich mal punkten. Ismael kann ich mir kein Urteil erlauben. Ich kenne ihn halt nur von der zweiten Mannschaft. Die ist schwer zu trainieren, weil das ja immer wieder junge Spieler sind in dieser Klasse. Und bis die sich etabliert haben und die Mannschaft gut ist, dann gehen sie wieder fort. Und das ist sehr, sehr schwer. Und persönlich kenne ich ihn nicht als Trainer, deswegen habe ich mir da keine Urteil erlaubt. Man sollte die nächsten zwei Spiele einfach mal abwarten. Man kann jetzt dazu noch gar nichts sagen. Also man muss es jetzt sehen, abwarten, ob es jetzt einen Wandel in der Mannschaft gibt, ob sie genauso weiterspielen. Dann hat es daran gar nicht daran gelegen. Deswegen, wenn ein neuer Trainer ist, manchmal kann es gut sein, manchmal nicht. Also da kann man, glaube ich, jetzt noch gar nichts zu sagen. Ich bin also eigentlich positiv gestimmt, weil wir haben schon so viel durchgemacht mit dem VfL und ich glaube schon, dass es wieder aufwärts geht. So ist richtig, soweit die Fans vom VfL Wolfsburg, die beim Trainingsstart von Valerien Ismael diese Woche dabei waren, zum Debüt sozusagen, und so ein bisschen über ihre Erwartungshaltung an den ja momentan noch Interimstrainer gesprochen haben. Und es war ein ganz interessanter Satz drin, wie ich fand, nämlich man muss jetzt erstmal abwarten, wie die Mannschaft ja weiterspielt, ob sich da tatsächlich etwas ändert, denn eins ist ja, glaube ich, uns allen auch klar, nur an Dieter Hecking lag es letztendlich auch nicht. Und da sind mir ganz interessante Sachen aufgefallen, auch als ich nach dem Spiel gegen Leipzig in der Mixzone unterwegs war. Da haben mir unter anderem Maxi Arnold und Luis Gustavo Sachen ins Handy erzählt. Wenn wir mal ein Ding über die Linie drücken irgendwie, ich glaube, dann läuft es ganz anders. Da macht man sich das eine, den einen oder anderen Gedanken, aber es muss weitergehen. Wenn wir jetzt die Köpfe in den Sand stecken, bringt das uns überhaupt gar nichts. Manchmal klappt nicht. Heute war es so eine Sache, wir haben versucht, wieder nicht geklappt. Und wir müssen akzeptieren, dass die negative Sache und einfach uns bereit für die nächste Woche. Und da ist dann doch ein bisschen schade, dass es sich hier ja um ein Radioprogramm handelt und man die dazugehörigen Bilder und die Wirkung der Spieler auf einen nicht zeigen kann. Das ist ja im Podcast schlecht möglich. Deswegen muss ich euch das so ein bisschen beschreiben. Und ich fand halt ganz interessant, wie die beiden Spieler vor mir standen. Luis Gustavo ist ja momentan ja auch sozusagen unser amtierender Kapitän oder der Kapitän, der auf dem Platz steht. Und wie Maxi Arnold und Luis auf mich gewirkt haben in dem Moment. Augenscheinlich haben ja beide das Gleiche gesagt, so von wegen, man hat versucht und die Enttäuschung klang auch so ein bisschen durch und man muss jetzt gucken, dass man nicht zu negativ wird, sondern nächste Woche sozusagen wieder angreift. Ich glaube, damit haben sie sich inhaltlich gar nicht so unterschieden. Was aber sehr auffällig war, ist, wie die beiden damit ja vordergründig umgegangen sind. Maxi stand vor mir und man hatte das Gefühl, der ist am Boden zerstört, der ist komplett noch im Spiel, der ist noch auf dem Platz und ärgert sich ein zweites Loch in den Hintern, dass sie das Spiel verloren haben. Und Luis war sehr, sehr abgeklärt, so als ob er genau das alles schon 50 Mal in seiner Karriere erlebt hätte. Und das hat er auch entsprechend so rübergebracht. Jetzt kann man natürlich auch argumentieren, ja klar, Luis ist ja deutlich erfahrenere Spieler als Maxi und so weiter und so fort. Aber ich fand das mal ganz interessant zu sehen, wie unterschiedlich die Charaktere auch sind in dieser Mannschaft, die immer wieder sozusagen zusammengeführt werden müssen in einer Truppe und dass da sozusagen der Mannschaftsgeist auch aufrechterhalten wird und dass da ganz, ganz verschiedene Rädchen ineinander greifen, auch ganz, ganz verschiedene Umgehensweisen, wie man da sozusagen auch solche Niederlagen verkraftet, weil wenn alles gut läuft, dann sieht man das meistens ja auch an den Gesichtern, sind alle zufrieden, lachen und so weiter und so fort. Ich finde immer, in einer Niederlage offenbart sich dann so ein bisschen auch so das wahre Gesicht und das Gesicht, wie man letztendlich in so einer Situation auch umgeht. Das fand ich mal ganz interessant und das wollte ich euch an dieser Stelle auch nicht vorenthalten. Und wie es mit dem VfL Wolfsburg jetzt weitergeht und welchen Eindruck diese ganze Geschichte, die sportliche Entwicklung, die Geschichte mit der Trainerentlassung außerhalb von Wolfsburg aufgenommen wird, das möchte ich jetzt gerne besprechen mit meinem ersten Gast. Der Libero. Und das ist ein ausgewiesener Fußballexperte. Seit Jahren schreibt er schon für Spiegel Online, unter anderem über die deutsche Fußballnationalmannschaft, aber ist natürlich auch Experte für die Bundesliga an sich. Und deswegen finde ich ganz toll, dass er heute dabei ist. Hallo Peter Ahrens. Hi, grüß dich. Alles überstrahlendes Thema natürlich, die Entlassung von Dieter Hecking diese Woche. Für dich eine nachvollziehbare und auch richtige Entscheidung der VfL-Verantwortlichen. Also ich würde es anders sagen, es ist keine falsche Entscheidung. Ich weiß nicht, ob der Zeitpunkt ideal ist. Es gibt immer so diese Marken, wenn man beim HSV war, so soll man den Trainer vorm Bayern-Spiel entlassen oder nicht. Hier ist es jetzt nicht unbedingt Bayern, sondern Darmstadt. Ich hatte schon fast das Gefühl, dass man ihn jetzt entlässt, weil man die Befürchtung hatte, dass man gegen Darmstadt gewinnen würde und dann es wieder schwierig wird, so eine Entscheidung zu verkaufen. Grundsätzlich glaube ich, dass ich wahrscheinlich die Beziehung Hecking VfL Wolfsburg ein bisschen verschlissen hat. Es ist einfach, du hast selber gesagt, eine Ära zu Ende gegangen. Es ist auch einfach manchmal ein Zeitfaktor, dass ein Trainer irgendwann auch nicht mehr die Impulse geben kann, die eine Mannschaft weiterbringt. Und ich habe schon das Gefühl, das war jetzt der Fall. Also insofern hat mich der Zeitpunkt jetzt auch nicht total überrascht und ich hatte schon das Gefühl, es muss da jetzt auch was passieren. Was läuft denn sportlich schief aus deiner Sicht in Wolfsburg? Was kann man denn da sagen? Was läuft denn da nicht rund? Also ich glaube, es ist so eine Mentalkrise, um mal so ein abgegriffenes Wort zu benutzen, das über diesen Verein sogar fast hinausgeht. Ich glaube, Alois hat ja auch immer wieder betont, die ganzen Verwerfungen mit VW und so weiter, die würden den Verein relativ unbelastet weiterarbeiten lassen, aber das habe ich einfach von Anfang an nicht geglaubt. Ich glaube schon, dass das gesamte Konvolut VW und die Krise, die diesen Konzern erfasst hat, dass die abgestrahlt hat. Also ich finde schon, dass es eine zeitliche Parallele gab, wo diese Abgaskrise losging, dass es dann auch mit dem VfL bergab ging, dass das durchaus absolut miteinander verzahnt war, weil auch viele Profis gedacht haben, naja, ist es nicht mehr das gelobte Land, wie man es vorher vielleicht gedacht hat, hier hängen jetzt die Trauben doch wieder tiefer, es ist jetzt doch wieder der Niedersachsenverein und nicht der Großverein. Ich glaube, dass das so in den Köpfen ganz viel angerichtet hat und dass man das Gefühl hatte, ja, es kann gar nicht mehr so aufwärts gehen, wie es nach der Vizemeisterschaft und dem Pokalsieg schien. Dass man sagte, dass hier jetzt der neue Fixstern, der neue Bayern-Herausforderer erwächst. Das hat ganz, ganz viel angerichtet und ich glaube, das hat wie Mehltau fast gewirkt und das hat so eine Spirale in Gang gesetzt, wo die einfach auch nicht mehr rausgekommen sind. Das war jetzt so der eine, der Psychoaspekt und natürlich hat das auch so eine gewisse Fluchtbewegung auch in Gang gesetzt, so sportlich auch. Die Leute haben sich einfach umgeguckt nach anderen Vereinen, wo ist doch vielleicht das los, für mich, wo ich einfach mehr gewinnen kann, wo ich einfach auch größere Ziele erreichen kann. Also gerade die hochdotierten Spieler haben, glaube ich, nicht mehr dieses Gefühl gehabt, hier in Wolfsburg passiert was, wo ich auch mittun kann. Und hier ist Wolfsburg wirklich ein Verein, der Perspektive hat, bei den Großen mitzuspielen. Und das ist mittlerweile einfach bei vielen Spielern, gerade die so ein bisschen ambitionierter sind, immer im Kopf, wir wollen ganz oben mitspielen. Da ist auch so eine Selbstüberschätzung natürlich auch dabei. Und ich glaube, das alles zusammen hat dann mitgespielt. Natürlich noch der Abgang De Bruyne, das sowieso. Da müssen wir, glaube ich, nicht lange drüber reden, dass das ein Verlust ist, den der Verein sportlich noch nicht wieder aufgeholt hat. Das alles zusammen hat dann auch zu dieser Abwärtsbewegung geführt. Und dazu geführt, dass der VfL eigentlich wieder da gelandet ist, wo er zwischendurch immer mal wieder war, nämlich leider im Mittelmaß. Du hast Klaus Allofs schon angesprochen. Welche Rolle lässt du ihm angedeihen in dieser Gemengelage? Ist er eventuell aus deiner Sicht schon angezählt? Er ist mit Sicherheit angezählt. Er ist jemand, der natürlich auch unter anderen Voraussetzungen nach Wolfsburg gekommen ist und sich dann auch selber anderes erwartet hat, vor allem, weil natürlich dann auch erst alle seine Rechnungen ja aufzugehen schienen. Aber er hat auch durchaus Eigenanteil. Also ich glaube, dass seine Transferpolitik zuletzt nicht besonders glücklich war. Natürlich so ein Fall wie Max Kruse, was das kann man natürlich nicht so richtig berechnen. Man kann es erahnen, dass jemand dann vielleicht auch nicht die Erwartung erfüllt und auch abseits des Spielfeldes ein bisschen ein anderer Typ ist. Aber das wusste man natürlich zum Beispiel vorher. Und das wertet vielleicht nochmal die Arbeit in Mönchengladbach auf, dass sie 2 Jahre mit ihm auch wirklich relativ problemlos Erfolg gehabt haben. Vielleicht hat sich alles davon auch blenden lassen. Also das ist ja, Kruse ist nur ein Fall, aber es ist halt auch so ein Beispiel, wie man sich einfach auch vertun kann. Und ich glaube, da hat er zum Beispiel sich vertan. Und das ist schon so ein Trend in der Transferpolitik, den er so am Schluss der Werder-Ära ja auch so ein bisschen hatte, wo auch einige Male mit Spielern agiert hat, die Erwartungen dann nicht erfüllt haben. Und das hat sich bei Wolfsburg jetzt schon bei einigen fortgesetzt. Und ich glaube, da war er nicht ganz glücklich und von daher ist er natürlich auch angezählt. Und ich glaube, dass viele jetzt sehr kritisch auf ihn schauen werden. Jetzt haben wir erstmal einen Interimstrainer mit Valerien Ismael. Was muss er denn aus deiner Sicht ändern? Was muss denn jetzt am dringendsten auch passieren? Ich bin da in Sachen Ismael schon recht skeptisch, weil er natürlich auch eine Vergangenheit als Cheftrainer hatte, wo er sehr unglücklich agiert hat. Und man kann halt diesen Effekt, da kommt jemand als Interimstrainer, als Assistent hoch und dann verbessert sich vieles und den kann man halt auch nicht totreiten. Das hat halt in Mönchengladbach erstmal funktioniert. Die sind jetzt auch an einem Punkt, wo man sagen kann, na, war es vielleicht tatsächlich die richtige Entscheidung. In Bremen muss man sehr abwarten. Es gibt halt so eine Tendenz natürlich, wenn so ein Cheftrainer erstmal weg ist, dass es immer Profis gibt, die aufatmen. Dass es immer welche gibt, die sagen, ah, jetzt können wir mal ein bisschen befreiter und jetzt kommen wir wirklich auch weiter. Und es gibt dann am Anfang immer erst so einen kleinen Schub oder auch einen längeren Schub, den kann es auch geben. Aber das sagt relativ wenig aus über denjenigen, der dann tatsächlich auf der Kommandobrücke ist, also ob der wirklich der Richtige ist. Das ist dann eher so ein Posteffekt, so als Reaktion auf das Ende der alten Trainerära. Insofern kann man, finde ich, ganz schlecht sagen, auch nach 3, 4, 5 Wochen, die vielleicht dann besser laufen, ob Ismael dann wirklich derjenige ist, der die richtigen Impulse setzt. Was er so bis jetzt so gegenüber der Öffentlichkeit geäußert hat, hat natürlich ganz viel auch so Phrasencharakter. Ich will viele Einzelgespräche führen. Hat man natürlich die Frage, wenn so ein Valerien Ismael Einzelgespräch mit Mario Gomez oder Daxa führt, wie ernst nehmen die das? Oder mit Rodriguez oder solchen Leuten, die wirklich auch schon viel gesehen haben und viele Trainer kommen und gehen haben sehen. Da muss sich diesen Respekt natürlich erst erarbeiten und das wird schon schwierig. Also da muss er schon sehr viele eigene Impulse setzen. Und ob ich die ihm zutraue, das bezweifle ich im Moment noch. Jetzt haben wir viel über das Bild gesprochen, was der VfL im Moment abgibt. Wenn du ein bisschen globaler drauf schaust, welches Bild gibt der VfL ja auch in den letzten Jahren im Erfolg, im Misserfolg letztendlich auch ab? Wenn du da so 3 Beispiele oder 3 Begriffe oder 3 Eigenschaften benennen müsstest, was der VfL ist oder wofür der VfL steht, was wären das? Also bis vom Jahr hätte ich auf jeden Fall das Adjektiv erfolgsorientiert ganz nach oben gepackt. Und im Moment ist es eher so mängelverwaltend bzw. schadenbegrenzend. Das sind so Dinge, die mir im Moment beim VfL einfallen, die schon, finde ich, als eine sehr große Zäsur empfinde. Also der VfL und VW, die hatten, glaube ich, schon so als gemeinsames Konstrukt sehr viel vor. Und einiges davon ist auch wirklich auch in Erfüllung gegangen. Und ich glaube, wenn es diese Aufwärtsbewegung weitergegeben hätte, im Konzern, dann wäre der VfL sicherlich das Aushängeschild dieses Konzerns gewesen. Wenn man dann europäisch einfach über Jahre mitspielt, dann vergisst man auch irgendwann diese ganzen Werksclubs-Attitüden und so weiter. Also man sieht das ja bei Bayer Leverkusen, wenn es da gut gelaufen ist in den Jahren, dann hat man sich auch wirklich auf das Fußballerische konzentriert, auf die Leute, die da gespielt haben, auf den Trainer und hat nicht immer diese Bayer-Keule geschwungen. Aber wenn es dann mal im Konzern nicht gut läuft und wenn daraufhin dann es auch im Verein nicht gut läuft, dann fällt das natürlich auf den Verein wieder zurück und fällt ihm vor die Füße, dass er dann als Konzernclub natürlich auch gesehen wird. Und das ist im Moment, glaube ich, auch der Fall. Also im Moment ist Krise VW und Krise VfL. Das läuft halt so parallel, dass man, glaube ich, gar nicht anders kann, als zu sagen, ja, VfL ist eben der VW-Club. Und man hat im Moment so das Gefühl, also bei diesem Spiel gegen Leipzig hatte man das Gefühl, da ist jetzt der nächste große Fisch. Und der verschlingt jetzt quasi den, was man vorher immer als Konzernclub und so weiter betrachtet hat. Jetzt ist das große Ding, bis in ein paar Jahren vielleicht die große Red Bull-Krise wieder aufspricht und dann was Neues entsteht. Also wurde ja schon bei Twitter gesagt, dann kommt irgendein Google-Verein oder der sich irgendeinen Verein holt. Insofern, wir hatten ja schon große Probleme, dieses Image loszuwerden. Obwohl man natürlich, finde ich, zum Beispiel den VfL Wolfsburg und Red Bull von der Struktur her natürlich überhaupt nicht vergleichen kann. Also da muss man den VfL schon sehr in Schutz nehmen und sagen, das ist ja wirklich auch ein Verein, der eine Struktur hat, die man als Vereinsstruktur auch wirklich erkennen kann. Konzerngeld hin oder her, was bei RB natürlich dann auch schon, also da hat man den Konzern, der sich den Verein gehalten hat oder erschaffen hat. Das war in Wolfsburg natürlich nicht der Fall. Das war dann ganz lustig, dass ihr bei Spiegel Online nach dem Spiel gegen Leipzig getitelt habt, Tradition schießt keine Tore. Mit Tradition war ausnahmsweise mal der VfL gemeint. Genau. Das hat, glaube ich, einige Leser irritiert. Ja, ich fand es auch ganz lustig. Aber da sind wir genau beim Thema. Nämlich der Grund, warum ich dich eigentlich auch ein bisschen eingeladen habe. Nämlich, wir sind ja schon bei Twitter einige Zeit miteinander verbunden, diskutieren auch immer ganz kontrovers durchaus. Und da sind mir so ein paar Sachen aufgefallen. Und da wollte ich dich auch mal gerne auch direkt darauf ansprechen. Und zwar zu ein paar deiner Tweets. Immer wenn es quasi um den VfL Wolfsburg ging. Die lese ich dir jetzt einmal kurz vor. Und dann hätte ich gerne auch dann eine Frage zugestellt, die du hoffentlich dann auch beantwortest. Der erste Tweet geht um das Zitat von Mario Gomez, dass er in Wolfsburg mega Bedingungen vorfindet, so ungefähr. Daraufhin hast du getwittert, Wolfsburg ist mega, die Software von Mario Gomez muss auch nochmal nachgeprüft werden. Zweites Zitat, das geht aus einem Artikel hervor, den du mal geschrieben hast. Julian Draxler wird in Wolfsburg zum Bleiben genötigt. Und nach dem De Bruyne-Transfer hast du getwittert damals, jetzt kann es Wolfsburg noch einmal mit dem Ivanauskas-Transfer versuchen. Dazu gab es noch einige Artikel, wo du dich auch nicht so ganz wertschätzend über den VfL geäußert hast. Deswegen frage ich mal ganz direkt, warum magst du denn den VfL Wolfsburg nicht? Ja, das stimmt gar nicht. Du könntest, glaube ich, über den Borussia Dortmund, über Bayern München auch hemmungslos Tweets von mir vorlesen, wo es dasselbe ist. Es ist natürlich so, Fußball, also gerade die Bundesliga oder die Champions League, der große Fußball, reizt natürlich komplett auch zum Sport mittlerweile. Ne? Also es ist so ein Business geworden, was sich selbst so unfassbar wichtig nimmt, wo so die aufgeblasenen Leute einfach, dass man einfach, also mir macht es einfach total Spaß, darüber auch einfach zu spotten und dem versuchen, dem ein bisschen die Luft rauszulassen. Und natürlich ist das auch immer alles ein bisschen zu weit aufgehängt, ein bisschen hochgehängt, wie Sport halt eben ist. Aber letztlich ist es so, natürlich kann man dem VfL, wenn Mario Gomez sagt, der VfL ist mega, der jetzt schon bei Bayern gespielt hat, der in der Türkei gespielt hat, in Italien gespielt hat, das nimmt man ihm einfach nicht ab, ehrlich gesagt. Ne? Sondern er sieht natürlich für sich eine Chance nochmal in der Bundesliga und ich habe ihn, wir machen mit ein paar Kumpels immer vor einer Saisonwette, ich habe ihn tatsächlich zum Torschützenkönig der Bundesliga getippt. Das muss ich, glaube ich, auch ein bisschen, meine Software muss ich in dem Fall, glaube ich, auch nochmal ein bisschen überprüfen. Das ist einfach natürlich, die Profis kommen dahin, gehen in die Presse und spulen ihre Show ab, also spulen ihre Inszenierung ab, finde ich, das kann man dann auch einfach dann mal entsprechend kommentieren. Und zu den anderen, De Bruyne und Ivanauskas, ist natürlich dann so ein De Bruyne, der immer da bei dieser Bommes-Show-Nummer dann nochmal da so abgelesen hat, wie dass er doch diesem VfL so treu bleibt. Inzwischen sind die Profis einfach so, ne? Die sehen einfach immer nur die nächste Absprungnummer und ich glaube, zu Ivanauskas-Zeiten waren wahrscheinlich auch die Zugverbindungen nach Berlin noch nicht so gut. Wenn ich jetzt nochmal das Mario-Gomez-Zitat aufgreife, da ging es ja darum, dass er die Trainingsbedingungen hier so gut findet oder die Voraussetzungen da sind, über die er sich ja dann ein Bild gemacht hat. Deswegen frage ich dich auch mal, hast du dir denn schon mal von den Bedingungen in Wolfsburg ein Bild gemacht? Warst du überhaupt schon mal da? Ja, ich kann mich noch froh erinnern, ich war beim legendären 5:1 gegen die Bayern da zum Beispiel. Hab allerdings auch mal ein ganz schlimmes 0:0 gegen die Bayern, wo die Bayern Meister wurden und dann die Bierduschen flossen. Also insofern die Trainingsbedingungen, das muss ich natürlich auch sagen. Ich bin jetzt kein VfL-Insider, da ich mich natürlich mit allen Clubs beschäftige. Und natürlich sind die Trainingsbedingungen, natürlich hat VW da hingestellt, was nur geht. Genau wie RB da jetzt hinstellt, was nur geht. Oder wie Hopp natürlich auch in Hoffenheim großartige Trainingsbedingungen geschaffen hat. Nur, das ist natürlich auch beim Clubs, die Gomez kennt, also bei Bayern wird es auch nicht anders sein, beziehungsweise ist es auch nicht anders. Es liegt dann einfach an dieser Formulierung. Ne? Also die ist einfach, Also so, wenn ein 30-Jähriger oder ein 30-Jähriger oder fast einer ist ja Profi, der glaube ich 6 oder 7 Stationen schon hat, der sagt, Wolfsburg ist mega und der in, glaube ich, 50 Länderspiele hat und 3 Turniere gespielt und so, da muss man erstmal ein bisschen skeptisch sein. Dass natürlich die Bedingungen alle wahrscheinlich in Wolfsburg wirklich geleckt sind, das stelle ich aber auch nicht in Frage. Dann werfe ich jetzt nochmal eine ketzerische Frage in den Raum, und zwar, was ich immer an dieser Stelle mache, nämlich, du bist bekennender Gladbach-Fan. Da machst du auch kein Geheimnis draus und so, auch kein Hehl, logischerweise. Ich sage, wenn jemand als Journalist Anhänger eines Traditionsvereins ist, dann hat er ein grundsätzliches Problem mit dem VfL Wolfsburg und das wiederum schlägt sich dann in der Berichterstattung über den VfL nieder. Es geht jetzt nicht nur an dich, sondern es gilt auch für Elf Freunde oder überhaupt die Gazetten oder Medien, die den älteren Vereinen, so möchte ich es mal sagen, ein bisschen mehr zugetan sind. Was sagst du dazu? Also erstmal habe ich natürlich vor allem als bekennender Gladbach-Fan ein Problem mit Borussia Mönchengladbach, weil die nie so spielen, wie ich es will eigentlich, oder selten zumindest, gerade im Moment wieder. Grundsätzlich kann das schon sein. Andererseits finde ich dieses Herausheben der Tradition, was ja auch bei Twitter eine Dauerrolle spielt zum Beispiel, finde ich ja eher bei so Clubs wie Borussia Dortmund viel problematischer, weil also mit dem habe ich eigentlich viel mehr ein Problem und da spotte ich eigentlich auch noch viel lieber, muss ich sagen, weil es den Leuten dann auch noch viel mehr wehtut, weil die natürlich diese Fahne immer vor sich hertragen, Tradition, Tradition, Tradition, und natürlich ist das auch ein Teil des Marketings, nicht nur ein Teil des Marketings, ein großer Teil des Marketings. Teilweise funktioniert das Marketing auch nur über diese Schiene. Und das hat Clubs wie Wolfsburg, Hoffenheim natürlich nicht zu bieten. Die müssen halt mit anderen Sachen kleckern. Die müssen eben dann eben perfekte Trainingsanlagen zum Beispiel vorhalten, um Leute auch wirklich für sich zu gewinnen, die sonst eben zu Vereinen gehen, wo es anders ist. Aber es ist natürlich einfach, es ist unfair und es passiert trotzdem immer wieder. Und damit müssen, glaube ich, auch alle Fans vom VfL Wolfsburg oder von Hoffenheim und Leipzig aber damit leben, dass sie das nicht loswerden, weil es natürlich einfach so ist, dass da nicht 60.000 Menschen jedes Wochenende hinlaufen, wenn nur ein Trainingsauftakt ist. Und dass es natürlich nicht so ist, dass irgendwie 6 Monate vorher, wenn irgendein Großclub kommt, schon alles ausverkauft ist. Das wolltest du vielleicht schon, weil das Stadion halt nicht besonders groß ist. Also das wird ein ewiges Thema sein, aber das ist ja auch genau eigentlich das, was so Diskussionen dann auch ausmacht, finde ich. Und ich kann mir schon total gut vorstellen, dass man als Wolfsburg-Anhänger oder als Supporter oder als Wolfsburger das nicht mehr hören mag. Aber ich fürchte, man muss es sich noch eine Weile anhören. Schön, dass du das Wort unfair in den Mund genommen hast. So muss ich es nicht tun. Aber was hat der VfL denn überhaupt für Chancen, aus dieser Schublade rauszukommen? Nach deinen Worten ja keine. Also ich finde, oder ich glaube, muss man so zu formulieren, dass das eigentlich nur über Erfolg passieren kann. Und wenn so ein Club Erfolg ist, hat er natürlich noch mehr Neid. Also sieht man jetzt zum Beispiel bei RB, dass wenn RB jetzt unten rumkrebsen würde, würden wahrscheinlich alle sagen, naja gut, da haben sie den Mund zu voll genommen und jetzt zeigt man, dass das doch alles nicht so dolle ist. Aber wenn man erfolgreich ist, sieht man natürlich noch mehr Feindschaft wahrscheinlich auf sich, noch mehr Abneigung, noch mehr Neid, noch mehr Missgunst. Aber man zieht eben auf der anderen Seite auch extrem viele Leute, die dann dadurch auch zu dem Verein finden, weil sie das einfach attraktiv finden, was da gerade passiert. Und das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, über Dauer Erfolg zu haben. Dann ist man wahrscheinlich bei zumindest dann irgendwo auf dieser Leverkusen-Schiene angekommen, die sich halt ein bisschen davon haben freimachen können. Und die dazu auch Pillendreher und so weiter natürlich auch immer noch gesagt bekommen. Aber gut, das ist ja auch Teil der Folklore. Aber wenn man es schafft, sich dauerhaft vorne zu etablieren, dann auch eben dauerhaft auch Spieler gewinnen kann, die Leute ins Stadion ziehen, die auch Leute außerhalb Wolfsburg, außerhalb dieser Blase, so Ostniedersachsen, einfach dann auch an den Club binden, dann kann das passieren. Das ist, finde ich, aber wahrscheinlich die einzige Möglichkeit. Letzte Frage, um nochmal sportlich zu werden. Wie geht das denn jetzt weiter beim VfL? Was glaubst du denn? Was ist denn noch drin diese Saison? Was kann man denn letztendlich dann auch noch erreichen? Na, man hat natürlich schon Boden verloren, das muss man sagen. Also auch wenn man sagt, ja, es sind ja erst 7 Spieltage, aber es sind eben schon 7 Spieltage und da hat man schon ziemlich viele Punkte halt liegen lassen. Und das Programm wird dann auch nicht besonders leichter so in der Hinrunde noch. Ich glaube, gegen Bayern hat man noch nicht gespielt, gegen Dortmund hat man noch nicht gespielt, wenn ich das richtig sehe. Aber leider schon verloren. Dortmund. Ja, genau. Und aber trotzdem, ich denke, dass man natürlich, also man muss sich nicht nach unten orientieren, das ist, finde ich, ist klar, das ist logisch, aber das ist auch nicht der Anspruch, den Wolfsburg hat. Aber da oben mitzumachen, der Vorteil, den der VfL haben könnte, ist, dass ich letztendlich trotz allem solchen Vereinen wie Köln und Hertha nicht zutraue, dass sie wirklich auch diese Saison durchhalten. Das heißt, dass also Teams, die jetzt noch weiter oben stehen, wahrscheinlich auch noch ihre Krisen oder Durchhänger bekommen können. Aber es ist natürlich so, man bewegt sich einfach. Und das sollte und wollte Wolfsburg ja immer in einem Kreis, wo man sagt, Gladbach, Schalke, Dortmund, Leverkusen, das sind so die Vereine, mit denen man sich eigentlich messen möchte und messen soll eigentlich auch. Und da wird es, glaube ich, in der Saison relativ schwer, in dieser Kategorie mitzuhalten. Also ich denke, dass man so mit 7 oder 8, Platz 7, Platz 8, wahrscheinlich vorlieb nehmen muss. Und dann ist halt die Frage, dann hat man das zweite Mal hintereinander möglicherweise nicht europäisch gespielt. Was bedeutet das für Profis, die man in die Stadt, in den zu dem Verein holen will? Das macht es natürlich nicht besser oder macht es noch schwieriger. Da muss einfach mal wieder ein Ausreißer nach oben kommen und das sollte dann wahrscheinlich spätestens nächste Saison passieren. Wir hoffen natürlich deutlich eher. Das war Peter Ahrens, Redakteur bei Spiegel Online. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Kurzpassspiel. Borussia Dortmund hat sich mal wieder bitterlich beklagt über die Unsportlichkeiten nach dem Spiel in Lissabon oder während des Spiels in Lissabon. So wurde 2-mal der Ball nach Verletzungsunterbrechung nicht zurückgespielt. Geärgert hat man sich aber wahrscheinlich auch, dass die Regel 3 Ecken, ein Elfer außer Kraft gesetzt war. Ärger für Hertha BSC Berlin-Profi Sinan Kurt. Der soll angeblich, so sagt es jedenfalls die Bild-Zeitung, ein Foto verschickt haben, nämlich von seiner, ich sag's mal, von seiner Gurke. Und das kam nicht so gut an. Deswegen gibt's da jetzt Ärger. Der Sinan bestreitet auch, dass er seinen Kurt fotografiert hat. Demnach, ich frage mich sowieso immer, warum Leute da ihr Ding da fotografieren müssen. Vielleicht war das Ganze auch nur ein Versehen und das Foto war für die WhatsApp-Gruppe von Max Kruse bestimmt. Mario Basler und Rudi Völler haben ja richtig Beef, nachdem Basler bei Sport1 gesagt hat, ah, Leverkusen, Scheißclub, interessiert mich nicht, gucke ich mich nicht an, bla bla bla, sowas in die Richtung jedenfalls. Ich sag dazu, das letzte Mal, dass mich Mario Basler interessiert hat, ich glaube, da war Helmut Kohl noch Bundeskanzler. Kombinationsspiel. Ja, und per Skype bin ich jetzt verbunden mit Matthias Kneifel. Er ist vom Lilien-Podcast Hoch und Weit, entsprechend natürlich Experte für Darmstadt 98. Und er betreibt auch noch den Kickschuh-Blog. Hallo Matthias. Servus, hallo. Ja, danke, dass du fürs Wölferadio Zeit hast heute. Am Samstag kommt es zum Duell mit dem Tabellennachbarn sozusagen, Wolfsburg und Darmstadt stehen so ein bisschen da unten drinne. Bei uns hatte man das nicht unbedingt erwartet. Bei euch schon, ne? So ein bisschen. Oder siehst du das anders? Nein. Absolut richtig. Also wenn mir vor diesem mittlerweile ja dann 8. Spieltag jemand gesagt hätte, wir wären euer Tabellennachbarn, dann hätte ich mir diverse Male die Augen gerieben und hätte gesagt, boah, wir stehen vorne drin, was ist denn da los? Ist Norbert Meyer so ein Hexer auf der Trainerbank, dass wir uns plötzlich ganz woanders wiederfinden? Aber im Endeffekt erfüllen wir die Erwartungen sozusagen und ihr eben nicht. Das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Ja, das stimmt. Zu Norbert Meyer komme ich gleich natürlich auch nochmal gesondert. Aber ihr hattet natürlich auch einen riesigen Aderlass zu verzeichnen. Also Trainer Dirk Schuster von vorne weg und dann sind ja auch einige Spieler weg, die auch ganz entscheidend waren. Also es ist gehandelt worden seid ihr ja sowieso, wie letzte Saison auch schon, als Absteiger Nummer 1. Wie geht ihr damit um letztendlich? Auch, dass ihr da sozusagen so gehandelt wird, ist das despektierlich oder seid ihr da realistisch oder wie muss man das sehen? Nein, vollkommen in Ordnung. Also wir haben uns, denke ich, trotz der zahlreichen Neuzugänge, die relativ spät auch erst dazu kamen, qualitativ im Gegensatz zur letzten Saison, finde ich, sogar verbessert, also nominell. Leider bringt es die Truppe bis jetzt nicht auf den Platz oder nicht so richtig auf den Rasen. Die muss ich erst noch finden. Grundsätzlich denke ich, ist das Umfeld, wir knottern zwar gerne auch bei uns im Linien-Podcast und sind immer ein bisschen unzufrieden, aber schlussendlich ist es für Darmstadt eine Ehre, in der ersten Liga dabei zu sein. Wir genießen das doch irgendwie insgeheim, trotz der geringen Punktausbeute im Moment. Und mit einer Außenseiterrolle kamen wir die letzten Jahre immer bestens zurecht. Also angefangen in der dritten Liga, zweite Liga, jetzt die Premierensaison letztes Jahr nach langer Abstinenz in der Bundesliga wieder und jetzt erneut. Also tendenziell tut es uns gut, in einer Außenseiterrolle zu sein, unterschätzt zu werden. Und dann können wir sozusagen im Windschatten ein bisschen unsere Punkte sammeln, wie so Eichhörnchen. Ja, mal gucken. Also vielleicht gibt es ja dann in Kürze auch ein bisschen mehr Punkte als zuletzt. Das heißt, du bist mit der Gesamtsituation, wie sie sich momentan darstellt, gar nicht so unglücklich. Also zumindest war sie jetzt erwartbar. Es hat jetzt niemand annehmen können, dass wir plötzlich am Stück punkten. Dass wir jetzt nur mit 5 Punkten dastehen, gerade mit so einem Auswärtsspiel in Mainz, das wir meines Erachtens nicht hätten verlieren müssen, weil die Defensive der Mainzer ist nicht so sattelfest, wie die Sturmabteilung gut ist. Also da hätten wir schon was mitnehmen müssen. Augsburg war jetzt in Unterzahl dann auch irgendwann gegessen, aber von vornherein auch nicht gerade ein Spiel, bei dem man verlieren muss. Also erhofft hätte ich mir mehr. Erwartet finden wir uns jetzt nicht unbedingt zu Unrecht in dieser Tabellensituation wieder. Das hast du Norbert Meyer eben angesprochen, den Hexer. Sozusagen. Den Hexer, den verkackten Hexer, der ja, erst noch seinen Zauberstab finden muss. Wie kommt er denn klar bei euch grundsätzlich? Wie bist du mit seiner Performance zufrieden? Ja, ich habe es vor 2 Wochen schon mal gesagt in einem anderen Forum oder Medium und jetzt sage ich es wieder. Ich glaube, wir fremdeln immer noch so ein bisschen. Mit ihm haben wir noch so ein bisschen den Dirk Schuster-Phantomschmerz, der einfach uns aus so einem Dornröschenschlaf erwacht hat. Und ja, jetzt ist Norbert Meyer da, war jetzt nicht mein persönlicher Favorite auf den Posten. Aber mit Holger Fach als sportlichen Leiter war das gar nicht so fernab der Realität oder Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt zu uns kommt. Er ist jemand, der ein akribischer und wahrscheinlich auch sehr disziplinierter Arbeiter ist. Das passt wiederum ein bisschen zum Bölle, aber ja, jetzt muss er, glaube ich, mit diesem Sammelsurium an Spielern, die er jetzt vorfindet, erstmal zurechtkommen. Also für mich war am Anfang der Saison erstmal seine Aussage, er will den Lilien so ein bisschen mehr das spielerische Element einimpfen, was auch nachvollziehbar ist, weil immer den Ball relativ schnell herzugeben, kostet Kraft. Aber er hat jetzt auch schnell merken müssen, am besten doch wieder umswitchen und ein bisschen die alten Tugenden heraufbeschwören, was auch einfach ist. Also hinten dicht stehen, diszipliniert stehen und versuchen nach vorne dann diese Nadelstiche zu setzen. Und die Fortentwicklung, die kann dann später kommen, auch wenn sie in Ansätzen schon erkennbar ist. Holger Fach ist ja euer sportlicher Leiter, hat ja auch eine Wolfsburger Vergangenheit. Ich sag's mal ein bisschen unumwunden. Wir waren ganz froh, dass er wieder weg war. Wie sieht's denn bei dir aus? Ja, also ich habe mich gewundert, als er im April als Scout verpflichtet wurde. Da dachte ich noch, okay, kann jetzt nicht unbedingt schaden. Er ist sicherlich gut vernetzt in der Fußballszene. Und das war Darmstadt lange Zeit eben überhaupt nicht, weil es auf Ehrenamt basierende Leute waren, die hier mitgewirkt haben. Oder eben Dirk Schuster, dessen Vater und auch von unserem Co-Trainer der Vater haben die Augen aufgehalten, wo ist denn ein Spieler, der irgendwie ins Raster passt und am besten gar nichts kostet. Und deshalb war jetzt Holger Fach als Scout schon mal vielleicht nicht so verkehrt. Als sportlicher Leiter finde ich ihn gleichwohl ein bisschen, ja, muss ich mich auch erst dran gewöhnen, weil an der Stelle hat er, glaube ich, jetzt noch nicht so seine Meriten erworben und in den Medien äußert er sich manchmal auch immer ein bisschen unglücklich, muss ich sagen. Also hier, wir können ja niemanden ans Bölle binden oder mit Waffengewalt, das hat er nicht gesagt, aber so kam es bei mir irgendwie an, hierher locken. Also da muss er vielleicht noch ein bisschen Erfahrung und Routine auch gewinnen. Ich habe gegen ihn mal Fußball gespielt, fällt mir bei der Gelegenheit ein, bei so einem Freizeitkick. Er hatte eine ordentliche linke Klebe. So stand, war in der Halle, stand aber auch nur hinten drin und hat ein bisschen organisiert das Ganze. Aber da hat man schon gesehen, der Junge hat mal höher gespielt. Das aber nur am Rande und meine Begegnung mit Holger Fach auf dem Fußballplatz. Ihr kamt ja unwahrscheinlich über das Kollektiv in der vergangenen Saison und dann hat irgendwann Sandro Wagner vorne nochmal geknipst. Die Mannschaft ist ja auch halb neu zusammengestellt worden, gab es auch den entsprechenden Umbruch, den Aderlass, den ich angesprochen habe. Sind jetzt eure herausragenden Figuren, wo du sagst, die sind entscheidend auf dem Platz bei euch? nach wie vor so das Korsett, das noch übrig geblieben ist. Also Aitach Zulu endlich nach langer Verletzungspause, Entschuldigung, wieder zurückgekehrt. Der muss auch noch zu alter Stärke finden, aber der ist einfach so der Kopf und das Herz des Teams. Und an ihm müssen sich im Endeffekt die, die drumherum agieren, auch ein bisschen orientieren und aufrichten. Ganz wichtig wird in der Saison Michael Esser im Tor sein. Der hat schon bewiesen, dass er wirklich ein starker Rückhalt ist. Kam ja vor der Saison von Sturm Graz. Und der wird einfach auch eine Garantie sein müssen für diese Mannschaft. Und nach vorne, ja, gute Frage. Also wir haben, wie ich schon andeutete, nominell uns verstärkt. Enis Benhatira ist jemand, der einen Unterschied machen kann. Hat es bis jetzt auch noch nicht gezeigt, ist aber noch nicht lange da. Laszlo Kleinheißler passt ganz gut zu uns, weil er so ein giftiger Dauerläufer ist, der auch mal im Zweifel draufhält. Also jetzt nicht den Fuß, sondern vorm Tor. Ich glaube, der passt auch ganz gut im Verbund mit der Doppelsechs Gondorf oder auch Niemeyer-Jungwirth. Was uns vorne noch so ein bisschen abgeht, ist der Knipser. Also Sandro Wagner war absehbar und klar. Den werden wir nicht ersetzen können. Das muss auch über mehrere Schultern dann kommen. Und ja, Czolak, Shiplock etc. sind jetzt nicht gerade diejenigen, die man in der Bundesliga als erstes nennt. Aber für uns sind sie eben diejenigen, die vorne knipsen müssen. Und ich hoffe, dass sie irgendwann dann auch das Stürmergehen in sich entdecken und loslegen. Jetzt ist ja für den VfL Wolfsburg ein fast historisches Spiel. Spiel 1 nach Dieter Hecking, diese Woche ja entlassen worden, hast du ja sicherlich mitbekommen. Erwartest du einen Trainereffekt, also durch den Interimstrainer Valerien Ismael? Beziehungsweise welches Spiel erwartest du generell denn am Samstag? Na, ich glaube, das Spiel wird nicht schön. Das sind wir am Bölle gewohnt. Für uns sind es trotzdem Festtage. Ihr hattet ja auch unlängst letztes Jahr euch ein bisschen schwerer getan mit einem 1-0. Ich glaube, Jarinja war da damals der Torschütze. Caligiuri, glaube ich, war es eher. Vielleicht auch Caligiuri. Das Jahr davor musste da, meine ich, ins Elfmeter schießen im DFB-Pokal. Ja, und Max auch, Grün noch gehalten. Das haben wir gute Erinnerungen dran. Ja, ja. Genau. Und ich glaube, da hat Maurice Exlager für uns verschossen, der mittlerweile auch irgendwo in den Niederungen abgetaucht ist. Und Ismael, um einfach deine Frage aufzugreifen, hat jetzt auch nicht die besten Erinnerungen ans Böllenfalltor. Er hatte ja mal ein kurzes Intermezzo als Coach vom Club und ist da am Bölle 13-0 untergegangen. Also vielleicht kommt er da mit nicht den allerbesten Erinnerungen zu uns. Ich glaube, es wäre gefährlicher gewesen, wenn ihr schon einen aus dem Hut gezaubert hättet, der wirklich jetzt auf lange Sicht bei euch das Zepter schwingen soll. So ein Übergangscoach ist immer ein bisschen, naja, vielleicht auch nicht so hundertprozentig ernst zu nehmen. Schwierig. Also ich glaube, wenn ihr jetzt schon einen gehabt hättet, mit dem ihr sagt, hier, das ist eine Kante, das ist ein Coach mit Erfahrung, der führt uns dahin, wo wir hin wollen, und der ist jetzt mit einem Vertrag bis, was weiß ich, 2019 ausgestattet, dann hätte ich schon gedacht, okay, da steckt ein Plan dahinter, könnte uns in die Karten spielen. Was glaubst du denn, wie geht's aus? Ich tippe, es geht 1-1 aus. Habe ich auch bei uns im Podcast getippt. So ganz traue ich den Lilien nicht über den Weg. Wir werden nicht verlieren, aber für einen Sieg, glaube ich, reicht es dann doch nicht. Und dann nochmal Hand aufs Herz, letzte Frage zum Schluss. Schafft ihr den Klassenerhalt und wo landet der VfL? Was ist da noch drin? Was glaubst du aus der Entfernung? Ich glaube, der VfL, um beim Einfachen zu beginnen, der wird sich schon wieder nach oben orientieren. Vielleicht so wie letztes Jahr, so zwischen 7 und 9, also letztes Jahr war der 8. Da könnte er wieder einlaufen. Und wir, im Moment glaube ich eher, wird Platz 16, ein bisschen Wunschdenken dabei, aber es wäre Relegation und da können wir vielleicht dann uns doch nochmal qualifizieren. Jo, dann alles Gute für euren weiteren Weg, sage ich mal so. Das war Matthias Kneifel vom Lilien-Podcast Hoch und Weit und auch verantwortlich für den Kickschuh-Blog. Ich danke dir für das Gespräch. Ja, ich danke dir recht herzlich, Lenny. Mach's gut. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Eigentlich habe ich mir gedacht, bei uns läuft so scheiße, machen wir mal keinen Eintracht Braunschweig-Witz der Woche, aber auf der anderen Seite, ach, was soll's? Über Braunschweig kann man doch immer lachen. Deswegen aber auch nur ein kurzer heute. Warum kann ein Eintracht Braunschweig-Fan nicht schön und intelligent zugleich sein? Genau, weil es dann ein Wolfsburg-Fan wäre. Und damit sind wir durch mit dieser Ausgabe, der ersten Ausgabe nach Trainer Dieter Hecking und vor dem ersten Spiel von Valerien Ismael. Ich drücke mal alle Daumen und um es mit Lothar Matthäus zu sagen, please let us become the curve. Bitte lass uns die Kurve kriegen, damit wir nicht noch tiefer da unten reinrutschen und eine Saison komplett zum Vergessen spielen. Jetzt nochmal alle Kräfte bündeln, wieder angreifen. Dienstag, nee, Mittwoch. Dienstag ist nicht, Mittwoch ist Pokal gegen Heidenheim. Da auch weiterkommen, dann ausscheiden wäre auch bitter, würde gleich wieder einen fetten Dämpfer bedeuten. Deswegen alles mobilisieren, was wir jetzt haben. Appell natürlich auch an die Mannschaft. Haut euch nochmal rein und ja, ist eigentlich scheiße, dass man so eine Appelle jetzt schon irgendwie richten muss nach dem 7. Spieltag. Ich glaube, ich spinne. Aber gut, irgendwie ist das Gefühl so und lasst uns alle wieder an einem Strang ziehen. Jetzt das Wichtigste oder das Beste aus der Situation herausholen, wieder in die Spur finden, alle gemeinsam und dann, jo, erst Dortmund schlagen, Dortmund, ich denke schon wieder an Hörewein, erst Darmstadt schlagen und dann Heidenheim im Pokal und dann gucken wir mal, wie es so weitergeht, wo wir dann stehen. Bis dahin, danke für eure Aufmerksamkeit, danke fürs Zuhören. Ich bedanke mich auch bei David für die Unterstützung und bei Sebastian und wünsche euch eine schöne Woche. Denkt dran, bleibt geschmeidig und nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Mein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Nur der VfL.